Nathan der Weise. Ein dramatisches Gedicht in 5 Aufzügen von Gotthold Ephraim Lessing. In der Inszenierung von Karl-Heinz Strux. Die Personen und ihre Darsteller. Nathan, ein reicher Jude in Jerusalem. Ernst Deutsch. Sultan Saladin. Franz Schafheitlin. Sitta, dessen Schwester. Verena Wied. Recha, Nathans angenommene Tochter, Luitgard Im. Daya, eine Christin, aber in dem Hause des Juden als Gesellschafterin der Recha, Käthe Haag. Ein junger Tempelherr, Sigmar Schneider. Ein Derwisch, Manfred Inger. Der Patriarch von Jerusalem, Ernst Sattler. Ein Klosterbruder, Hans Hessling.